Am 15. Juli besichtigte die Delegation des UNICEF-Büros im ostasiatisch-pazifischen Raum unter Leitung von der Direktorin Karin Fulshop die Kinderklinik Ongyo in Pyongyang. Die Delegation besuchte auch den Palast der Wissenschaft und Technologie in Pyongyang, die Kinderklinik des Bezirks Gangwon, das Volkskrankenhaus des Kreises Gumya im Bezirk Süd Hamgyong und die weiteren.